Bank am großen Stern. Die hab ich lieb, die hab ich gern. Die weiß so viel von dir und mir. Und darum geh ich oft zu ihr. Sie lässt uns von der Liebe träumen, bis wir den letzten Zug versäumen. Die kleine Bank am großen Stern, die hab ich lieb, die hab ich gern. Großen Stern, die haben.